Die inhaltliche Verantwortung für das Programm von EPSI trugen ausschließlich US-Bürger. Das konnten auch deutsche und österreichische Emigranten mit amerikanischem Pass sein. Die Deutschlandabteilung beschäftigte Ende 1944 33 Mitarbeiter, davon zwei Drittel eingebürgerte Emigranten. Der Chief of German Propaganda Operations für das Office of War Information war William H. Hale, der schon für die Stimme Amerikas gearbeitet hatte. Als erster deutscher Chefredakteur agierte der in Wien geborene Jurist und Journalist Robert Bauer, der als entschiedener Nazi-Gegner 1938 in die USA geflohen war und ebenfalls von der Stimme Amerikas kam. Stellvertretender Leiter der deutschsprachigen Abteilung war bis Februar 1945 Golo Mann, der Sohn von Thomas Mann. Golo Mann war Ende 1936 aus Deutschland ausgebürgert worden. Er hatte aber vorher die tschechische Staatsbürgerschaft angenommen. Als er im Mai 1940 in Frankreich versuchte, sich einer tschechischen Exillegion anzuschließen, wurde er interniert. 4 Monate später gelang ihm die Flucht über Spanien und Portugal in die USA, wo seine Eltern unterdessen lebten. Im Herbst 1942 trat er eine Stelle für Contemporary History am Olivet College in Michigan an und beantragte die amerikanische Staatsbürgerschaft. Sein Biograf Tilman Lahme: Die Arbeit am Olivet College in Michigan gefällt Golo Mann und man will ihn gern behalten. Trotzdem hat er sich freiwillig zur US Army gemeldet. Er will helfen, den Krieg zu beenden. Anfang August 1943 wird er gemustert und für tauglich erklärt. Wenig später tritt er die Grundausbildung in Alabama an. Doch er zieht nicht als Soldat in den Krieg. Nachdem er am 1. November 1943 amerikanischer Staatsbürger geworden war, wurde Golo Mann noch vor Beendigung seiner Grundausbildung nach Washington zum Office of Strategic Services, dem amerikanischen Geheimdienst, versetzt, wo er Reporte las und gelegentlich kleine Übersetzungen anfertigte. Er war enttäuscht von seinen ehemaligen Landsleuten und äußerte sich mehr als einmal wütend über die politische und militärische Verblendung der Deutschen. Als er zum ersten Mal deutschen Kriegsgefangenen noch während seiner Grundausbildung begegnete, zeigte sich ihm ein anderes Bild, als es die Kriegsgefangenen-Sendungen nach Deutschland vermitteln wollten. Am 23. November 1943 schrieb er: Ich sehe hier manchmal Gefangene von Weitem und bemerke, dass sie mir nicht nur in corpore, sondern auch individualiter widerlich sind. Aschblonde, frech grinsende Schächer. Die Armee wird, glaube ich, sehr rasch einen Amerikaner aus mir machen. Und knapp 2 Wochen später äußerte er sich noch drastischer in einem Brief an seinen Freund Erich von Kahler: Wenigstens scheinen sich nach allem, was man hört, unsere guten Deutschen jetzt nicht mehr sehr wohl zu fühlen. Ja, ja, der Führer wird schon geradezu als Irreführer tituliert. Hätte er aber weiterhin gesiegt, so hätten sie ihn auch weiterhin angebetet. Und darum kann ich das ganze Gesindel in Grund und Boden nicht ausstehen. Schlagt sie tot. Am Ende seines Briefes zeigte sich Golo Mann erschreckt über seine Radikalität und fügte ein Postskriptum an: Beim Durchlesen dieses Zettels entdecke ich, dass es nichts als Unsinn ist. Ich kann mich zu nichts Solidem aufraffen, obwohl die Gedankenmühle doch manchmal arbeitet. Nach dem Krieg bat Golo Mann dringend darum, den Brief zu vernichten, weil er um sein Ansehen in Deutschland fürchtete. Trotz seiner Bitte ist der Brief erhalten geblieben. Im April 1944 wurde Mann nach London versetzt, wo ihn Robert Bauer für die gerade gegründete deutschsprachige Abteilung von EPSI abwarb. Obwohl er als stellvertretender Leiter der deutschsprachigen Abteilung und Hauptkommentator verantwortungsvolle Aufgaben übernahm, blieb er weiterhin ein einfacher Soldat der US Army, der schlecht bezahlt wurde. Golo Mann betreute als Redakteur mehrere Sendereien. Sie hießen Ein Wort zur Lage, Lüge des Tages oder Politischer Wochenrückblick. Meist sprach er seine Beiträge selbst. Innerhalb kürzester Zeit konnte er Kommentare verfassen oder auf Hitlerreden reagieren. Seine Manuskripte aus dieser Zeit sind verloren gegangen. Aber 7 seiner Kommentare haben sich als Tondokumente erhalten und wurden erstmals 2009 in Buchform veröffentlicht. In seiner Einleitung schreibt der Herausgeber Tilman Lahme: Was Goloman vortrug, war Propaganda im Dienst der Alliierten und sollte den Gegner von der Sinnlosigkeit des Krieges und der Aussichtslosigkeit, ihn zu gewinnen, überzeugen. Lügenpropaganda war es nicht, ganz im Gegenteil. Angesichts der alliierten Politik der bedingungslosen Kapitulation gab es wenig, was man hätte erschwindeln, und nichts, was man hätte versprechen können.